Der Mechaneus von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Mechaneus. Dem reichen Krösus Ziegenmilch zu spenden, beeilte ehrerbietig sich Arkadien. Und als nun nach empfangenem Gastgeschenk die Abgesandten in des Königs Sänften durchschaukelten die Stadt und Burg von Sardes, die Bauten musternd, den Gewerbefleiß und all die Wunderwerke der Gesittung, »Großmütiger König«, riefen sie begeistert, »wer ist der Mechaneus, der dies erschaffen?« An eine Straßenmauer führte sie der König. »Pocht an diese Wand!« Sie taten's. »Nun horchet!« Sie gehorchten. »Was vernehmt ihr?« »Wimmern und Seufzen von Myriaden Stimmen.« »Begreift ihr?« »Wehe, wir begreifen nicht!« »Das war der Mechaneus«, erklärte Krösus. Ende von Der Mechaneus, aufgenommen von Sonja.